Frontmann von Eisbrecher, Alex Wesinski heißt der gute Mann, der Checker auf D-Max. Der, was? Nee, jetzt nicht echt, oder? Ach, echt? Du kennst ihn, ach, hab ich den. Ja, ich kenn den Checker nicht. Der Checker ist die coolste Sau im ganzen Fernsehen. Richtig. Wer den Checker nicht kennt, der soll doch bitte mal sich von ihm in die Eier treten lassen. Der Checker, ja, der kauft dir dein Auto, wenn du zu wenig Geld hast. Leider verschandelt's dann immer seine Punk-Röhrenmechanikerin das Auto immer ein bisschen. Ja, also wie gesagt, Ex-Frontmann von Megahertz. Mitbegründer der neuen deutschen Härte neben Rammstein und und jetzt mit seiner neuen Band, und er hat auch sogar noch den Gitarristen von Megahertz mitgenommen. Stimmt, hast recht. Machen sie jetzt ihr Soloprojekt quasi Eisbrecher. Sehr schöne Lieder, finde ich. Im Stil der alten Megahertz-Alben. Megahertz sucks mittlerweile. Also das jetzige Megahertz. Das früher war cool, ne? Schwarze Witwe und so. Ich weiß nur, dass mein Vater, glaube ich, ein Megahertz-Album daheim rumstehen hat. Hat er von meinem Bruder mal geschenkt bekommen. Ich hab auch eins. Hat ihm, glaube ich, aber nicht gefallen. Ich hab auch eins, aber das war schon mit dem neuen. Also sowas möchte ich auch machen. Ja. Ja. Sowas ist beruflich. Ja. Was, im Kino stören? Ja, genau. Das sind so die Momente, für die ein Kinostörer lebt. Feuerschwanz! Also, wir freuen uns auf Feuerschwanz, ne? Einen Gruß an Hauptmann Feuerschwanz und seinen geilen Haufen. Hodenherz, Johanna von der Schüdelweide, Lanzeflott, Eisi, Knappe, das geht euch. Er hat nicht Wikipedia offen, möchte ich nur mal so anmerken. Ja, klar. Fiddler's Green. Oh, sehr schön. Ist ja eine meiner Kindheitsbands, da war ich schon auf dem Konzert, wie ich so klein war, ne? Ja, so klein. Das sieht man ja auch im Podcast, sehr schön, so ja, klein. So klein. Also ich war so 5 oder 6 Jahre alt, da war ich auf dem Konzert von denen. Jo, Fiddler's Green habe ich bisher nur von einer Freundin davon gehört, die da recht vernatt drin ist. Ja, genau, blöde Sau, wenn sie das hört, wird sie mich zwar lünchen, aber wahrscheinlich weiß sie nicht mal, wer davon gemeint ist, ja. Ich kennt auch nicht die Stimmen. Die werden wir noch verfremden. Ich werde es auch überhaupt nicht in meinem Blog posten. Auf jeden Fall, Fiddler's Green gefällt mir, aber manche Lieder sagen mir jetzt nicht so zu. Die sind mir irgendwie, ich weiß nicht, zu auf Happy gedrillt. Ja. Andere, aber die kann man sich auf jeden Fall anhören. Kann man sich anhören, ja. Behemoth, sehr geile Band, obwohl ich die Bilder manchmal ein bisschen lächerlich finde von ihnen. Das stimmt. Habe ich schon mal gesehen, 2008. Da war ich auch schon gut angetrunken. Hat mir sehr gut gefallen. Finde ich auch richtig lustig und deswegen dieses Jahr wieder, ne? Ja, was ich ein bisschen schade bei Behemoth finde, ich verstehe die Texte nicht. Das ist auch der Sinn der Sache. Also, du musst die Texte nicht verstehen. Ja, schon, aber wenn ich Musik höre, dann... Newbies. Man muss ja dazu sagen, er hat ja erst dieses Jahr angefangen, Metal zu hören. Ja, ich bin erst seit Brutal Legend dabei, ja, aber... Ja, mit brutal guter Action. Güter-Action! Güter-Action, ja. Ja, auf jeden Fall, wenn ich Musik höre, das habe ich mir zumindest bisher so gehalten, dann möchte ich entweder die Melodie oder den Rhythmus gut finden oder eben deswegen der Texte anhören, und bei Behemoth verstehe ich die Texte eben nicht und die Melodie auch nicht, aber die Band ist prinzipiell cool. Ja. Rein vom Auftreten her jetzt. Ja, so. Da gibt es auch coolere, wie gesagt, Asphyx. Ja, wie ist halt Asphyxie ein, ist ja, soweit ich weiß, eine Sexpraktik, bei der man sich selbst oder von jemand anderen stranguliert wird, um eine erhöhte sexuelle Befriedigung oder Lustgefühl zu bekommen. Allgemeiner Zustand der Kreislaufschwäche des Kreislaufniedergangs oder Atemstillstand. Oh, schau mal, schon 1,7 Millionen bei Wikipedia gespendet. Bitte lesen, ein persönlicher Aufruf von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. Ja, Onkel Wikipedia ist dein Freund. Da haben wir es ja. Ohnmachtsspiel. Na, das ist was anderes. Aha. Hast du es nicht mitbekommen? Das war doch neulich. Da gab es irgendwie so 10 oder 13 Tote, irgendwie sowas. Weil Kinder dieses tolle Ohnmachtsspiel gespielt haben. Ach, das war das mit der Tüte über dem Kopf. Ja, Leute, so, oder Halsschlagader dazu drücken. Schlagader zudrücken. Aber Schlagader zudrücken mit der Hand ist kein Problem, aber wenn du umkippst, dann lässt du wieder los, dann kriegst du wieder. Genau, weil bei der Halsschlagader tust du nämlich nur Nimmst du nur dem Hirn die Luft. Blutzufuhr. genau. Drückst dir nicht, ja, aber drückst dir nicht die, die Luft ab. Aber die Idioten haben sich ja mit einem Knoten den Hals zugedreht und dann haben sie den Knoten nicht mehr rechtzeitig aufbekommen. Wie blöd muss denn da denn sein? Ich finde das komplett zu spielen. Ich würde auch nie sowas wegen sexueller Praktik und sowas machen. Nee. Ja, ich persönlich auch nicht, aber ich kenne welche oder eine, die da drauf geht. Echt? Maroon 5. Nein, wir haben nur Maroon. Es sind aber five Leute, die da rumstehen. Maroon 5, ja. Da würden aber Bierflaschen fliegen. Oh ja. Auch wenn keine Laufzeit. Ich sag ja schon bei Il Nino, was so ein bisschen mit Neo so ist. Ja, die sehen auch mehr so aus der Española. Ja, aber ich glaube, da fliegen auch Sachen, weil wenn da nämlich mal die Truen-Leute vorbeikommen, die richtig Truen-Leute schreiben ja True auch mit V und nicht mit U. 1349. Oh ja, was ich ja so geil finde. Black Metal at its finest and angriest, ne? And aggressivest. Mit dem Drummer von Satyricon, Frost, der einfach nur rockt. Ich erzähle jedem, der es hören will, die Geschichte von der Satyricon-Tour, auf der Frost irgendwie nicht dabei war und Joey Jordison, der Drummer von Slipknot, versucht hat, für ihn einzuspringen und dann einfach es nicht hingekriegt hat. Knöchel gebrochen oder das so dann. Der Schlagzeuger von beim Spiel? Slipknot. Ja, ich glaube schon. Wieso? Keine Ahnung, hat es irgendwie nicht hinbekommen. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Vor allem, man kann sich mal auf YouTube anschauen, Practice Space mit 1349. Der Reporter ist so lustig, weil er einfach nur scheiße Angst vor der Band hat. Dann das nächste Callisto. Klick doch mal drauf. Ach ja, die, ich glaube, die habe ich mir auch angehört. Fand ich aber nicht so cool. Wieder aus Finnland. Ja, die meisten. Ja, aus Finnland kommt sehr viel Metal. Sehr viel guter Metal auch, ja. Doom Metal, Einflüsse von Post-Hardcore, ja gut. Ich hab mir auf jeden Fall den Text durchgelesen auf Summer Breeze, was ich bei jeder Band mache. Ich, das erste, was ich früh mache, wenn ich, bevor ich zur Schule gehe. Also aufstehen, Schlafsand aus den Augen reiben, Computer anschalten, nachschauen, wer auf Summer Breeze released wurde. Callisto. Nee, also ich habe es mir, wie gesagt, noch nicht angehört, aber ich habe mir ein Lied angehört, ich weiß es jetzt nicht mehr, und ich fand es nicht so toll. The Devil's Blood. Eine sehr geile Band, finde ich. Hat ja Einflüsse von Black Sabbath und Blue Oyster Cult, glaube ich, soweit ich weiß. Also... Es ist einfach nur okkulter Hardrock pur, könnte man sagen. Man kann es vergleichen mit Black Sabbath und ich bin auch ein sehr großer Black Sabbath-Fan und deswegen werde ich mir die auf jeden Fall anschauen. Und ich finde einfach nur schöner Rock mit schönen Texten. Wenn du sagst, es ist so Black Sabbath-lastig oder inspiriert ist, werde ich mir das auf jeden Fall auch noch anhören, ja. Weil ich Black Sabbath eigentlich auch ganz tolle mag. Long Distance Calling. Ja, habe ich mir angehört. Aurora, ein Lied von denen und Black Paper Planes, soweit ich weiß. Auf YouTube fand ich sehr geil. Aber wie schon bei den ganzen Doom-Bands, sollte man eher am Ende eines schwierigen und langwierigen Tages packen, dann wirkt das nochmal sehr viel geiler. Und Lieder, was mich gestört hat bei Aurora. Die sind doch nur instrumental, glaube ich, oder? Oder große. Große Teile instrumental, meisten Lieder nicht unter 8 Minuten. Und wie gesagt, der einzige Kritikpunkt ist, Aurora hört sich fast genauso an wie Tool. Also sie sind sehr Tool-ähnlich, ja, aber. Sind auch Tool und der Perfect Circle, ja, Fans inspiriert, ja, das hört man auch. Ich weiß. Wobei Tool und The Perfect Circle ja zum Beispiel den gleichen Sänger haben, ne? Was sehr viel ausmacht. Komisch, Zufall, dass sie sich ungefähr gleich anhören. Ja. Ich weiß nicht, das Lied, was ich mir angehört habe, es war mir schlicht und einfach zu lang. Es ist aber sehr repetitiv. Das habe ich dir vorhin aber auch schon gesagt, dass mir lange Lieder einfach nicht gefallen. Ja, also es ist, Aurora ist sehr repetitiv am Anfang und ist, eigentlich nur instrumental und... Später geht dann aber richtig die Post auf, also eigentlich wie bei Tool. Und deswegen, ich bin auch ein Tool-Fan, finde ich sehr cool. Kopriklani! Kopriklani. Happy little boozer. Die sind richtig toll, Deep and galloping, my black horse, carrying me to unknown source.